vor Regen aufgeweichte Erde. Im Schlamm versinken gespannt am Pferde. In Blut getränkt ist der Schützengraben. Zerrissene Körper, Hunderttausende starben. Wächst neben mir der vor der Kamera. Elendig verreckt bei minus 50 Grad. Und wir knien hier im Schnee bei Frost und Eis. Vom jungen Soldat bis hin zum alten Greis. Wir liegen in Dreck, Schlamm, in Kälte und Schnee. Im Kugelhagel der Roten Armee. Die Losung lautet vorwärts ran an den Feind. Auch wenn die Lage aussichtslos erscheint. Verbissen, hartnäckig und zäh wie Leder. War 3 Millionen Mann, tapfer kämpft ein jeder. Front heil! Durch Russland und endliche Weite. Die Kavallerie durch Kornblumenfelder reite. Auf Panzern zu Fuß oder LKW. Der Verbündete des Feindes und die Kälte der Schnee. Wir liegen in Dreck, in Schlamm, in Kälte und Schnee. Im Kugelhagel der Roten Armee. Die Losung lautet vorwärts ran an den Feind. Auch wenn die Lage aussichtslos erscheint. Verbissen, hartnäckig und zäh wie Leder. War 3 Millionen Mann, tapfer kämpft ein jeder. Triumph des Winters, die deutschen Soldaten. Die nie und nimmer ihren Neid verraten. Verheerend die Lage, katastrophal. Zug für ein Kolonialreich bis hin zur Moral. Rechts neben mir der vorne Kamera. Elendig verreckt bei minus 50 Grad. Und wir knien hier im Schnee bei Frost und Eis. Vom jungen Soldat bis hin zum alten Greis. Wir liegen in Dreck, in Schlamm, in Kälte und Schnee. Im Kugelhagel der Roten Armee. Die Losung lautet vorwärts ran an den Feind. Auch wenn die Lage aussichtslos erscheint.